Ein neuer Tag, das Licht verjagt die Nacht. Jetzt kommt's drauf an, was du daraus machst. Nimm dein Herz in deine Hand und steck den Kopf nicht in den Sand. Verschick ein Lächeln, teile es mit mir. Hör auf die Stimme ganz tief in dir. Sei wie du bist und gib nicht auf. Lass dem Gefühl freien Lauf. Lass uns leben, lass uns fliegen in jedem Augenblick. Lass uns tanzen, lachen, lieben, der Moment kommt nie zurück. Lass uns leben, lass uns fliegen in jedem Augenblick. Lass uns tanzen, lachen, lieben, der Moment kommt nie zurück. Was kommt, bleib dir nur treu. Die Dunkelheit geht auch vorbei. Leb deinen Traum, lass dich nicht gehen. Und irgendwann wirst du dein Ziel auch sehen. Du bist ein Teil von dieser Welt. Und ohne den auch etwas fehlt. Weite die Flügel aus und schweb. Und du wirst sehen, dass alles geht. Lass uns leben, lass uns fliegen in jedem Augenblick. Lass uns tanzen, lachen, lieben, der Moment kommt nie zurück. Lass uns leben, lass uns fliegen in jedem Augenblick. Lass uns tanzen, lachen, lieben, der Moment kommt nie zurück. Du bist ein Teil von dieser Welt und ohne dich auch etwas fehlt. Weite die Flügel aus und schweb und du wirst sehen, dass alles geht. Lass uns tanzen.